Der Keks-Podcast. Nicht mehr und nicht weniger. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Keks-Podcasts. In dieser Folge möchte ich mal kurz erläutern, wie so ein Tag im Kindergarten aussieht, beziehungsweise wie ein Tag in der Gruppe, in der ich aktuell eingesetzt bin, aus meiner Perspektive aussieht. Also es ist quasi so, ich komme so kurz vor 8 in den Kindergarten und ab 8 Uhr fängt halt der Kindergarten offiziell an. Das sind zwar schon ein paar Kinder bei der sogenannten Frühbetreuung, halt, das ist halt für Eltern, die ihre Kinder halt extra früh weggeben müssen, weil es irgendwie arbeitszeittechnisch oder so nicht anders hinhaut. Und dann gehe ich in die Gruppe, also unser Gruppenraum. Und das Erste, was ich mache, ist quasi das Geschirr vom Vortag einsammeln und in die Spülmaschine schmeißen. Anschließend, also dann kommen auch schon die ersten Kinder. Und aber dann ist das so der, also ja, so die Standardsachen. Es gibt ein paar Kinder, die erzählen mir dann direkt, was sie irgendwie am Vortag noch gemacht haben zu Hause. Die anderen wollen irgendwie toben, die anderen wollen auf mir rumklettern. Viele wollen einfach nur auf meinem Schoß sitzen und das irgendwie den ganzen Tag. Das ist halt dann, ja, immer ein Akt, die Kinder dann, ich sag mal, dazu zu animieren, was anderes zu tun, weil erstmal habe ich keinen Bock, ja, den ganzen Tag irgendwie Kinder auf mir rumhängen zu haben, und andererseits ist ein Kindergarten halt einfach nicht dazu da, dass die Kinder irgendwie den ganzen Tag nur mit Erwachsenen was machen. Die sollen natürlich auch mit anderen, oder sollen primär mit anderen Kindern spielen. So, dann dauert es auch nicht lange, dann ist dann der erste Streit ausgebrochen, da muss man dann mal schlichten, bestrafen. Also bestrafen ist jetzt, also bei uns gibt's jetzt keine starken Strafen, ne? Man schimpft dann mit denen und in extremen Fällen setzt man die halt irgendwie in die Garderobe, also vorn, vor den Gruppenraum, dass die mal ein bisschen runterkühlen, also so krasse Strafen, also das gibt's nicht, ne? Also nicht bei uns in der Gruppe, andere Gruppen lassen ihre Kinder strafsitzen oder strafstehen, das gibt's also bei uns in der Einrichtung, aber das wird in unserer Gruppe nicht gemacht, finde ich auch gut so. Ja, dann ist dann die erste halbe Stunde auch vorbei, so lange dauert dann auch die Spülmaschine, dann hole ich das Geschirr ab und füll quasi unser Geschirr, falls was fehlen wollte, so weit auf, dass wir für jedes Kind eine Müslischale haben, einen Teller, ein Messer, ein Löffel und eine Tasse. Gabeln brauchen wir im Gruppenraum nicht. Gabeln brauchen wir halt nur beim Mittagessen. Gut, und dann je nach Wetter gehen wir jetzt mal vom Durchschnittswetter der letzten 2 Monate aus, sprich sonnig und warm. Dann gehen wir auch schon quasi nach dem Frühstück. Also wir haben, also bei uns heißt es Brotzeit, eine gleitende Brotzeit machen wir. Sprich, die Kinder essen, wann sie Hunger haben, und dann nach einer Zeit, allerspätestens um 9.30 Uhr sind wir dann im Garten. Vorher sagen wir den Kindern natürlich, dass sie aufräumen sollen. Das dauert halt auch immer wieder eine Zeit lang, kennt man ja noch aus dem eigenen Elternhaus oder aus der eigenen Kindergartenzeit. Ich persönlich war nicht im Kindergarten, beziehungsweise nur 2 Monate, also ich habe da kaum Erinnerungen dran. Aber man kennt's ja, wer mag schon aufräumen, ne? Ja, und dann gehen wir raus und dann haben wir da so einen Schuppen, beziehungsweise eine Garage, wo die ganzen Spielzeuge drinstehen, die man im Garten so braucht, also Sandkastenspielzeug, dann Fahrzeuge, hier Dreiräder, kleine Fahrräder, Roller und also was, diese typischen Kindergarten-Spielgeräte, Spielfahrzeuge, die man halt so kennt. So, dann gegen 11 Uhr fangen wir dann an, die Kinder einzusammeln, beziehungsweise eigentlich schon so um 11:05, um halt dann quasi um 11:15 beim Mittagessen zu sein. In der Regel gehen wir mit zwei Gruppen essen. Das heißt, wir teilen unsere Gruppe durch zwei. In der ersten Gruppe sind immer die Schlafenskinder. Schlafenskinder kann man sich am Namen ableiten. Das sind halt Kinder, die halt mittags noch Schlaf brauchen, ja. Wenn wir uns dann im Speisesaal eingefunden haben, ist es halt so, dass einer dann das Essen aus der Küche holen geht und wir verteilen das an die Kinder. Das heißt, also sie kommen zu den Erziehern an den Tisch und können sich dann selber ihr Essen nehmen. Da achten wir schon drauf, dass sie das selber machen. Es sei denn, wir sind gezwungen, mit einer ganzen Gruppe essen zu gehen. Dann verteilen die Erzieher quasi das Essen, damit es einfach schneller geht. Ja, und wenn die Kinder dann gegessen haben, bei uns gibt's entweder Vorspeise, Hauptspeise oder halt Hauptspeise, Nachspeise. Wenn das alles gegessen ist, dann geht ein Kollege bzw. Kollegin geht mit den Kindern hoch und ich bringe die Schlafenskinder dann in den Schlafraum. Heißt, quasi zu Bett bringen dort. Im Schlafraum ist dann noch eine weitere Erzieherin, die ganzen Schlafkinder dann beaufsichtigt, während sie schlafen. Und dann gehe ich zurück in die Küche, in den Speisesaal und ja, räume halt noch auf. Sei denn, es hat jemand anderes erledigt. Das kommt halt immer darauf an, ob wir quasi zwei, drei oder vier Erzieher sind. Und dann gehen wir halt mit den Kindern wieder raus oder halt in die Gruppe, aber meistens gehen wir halt raus, wenn es nicht zu heiß draußen ist. Und ja, dann wird dann quasi draußen gespielt, bis die Kinder abgeholt werden. Um 14 Uhr gehe ich dann zu den Schlafenskindern und hole sie halt quasi ab. Das bedeutet quasi, ich komme dahin, ziehe die Kinder an, also die noch Hilfe brauchen. Und ja, beziehe eventuell Betten neu, ne, falls mal wieder ein Kind auf hoher See war im Schlaf, nenne ich es mal. Dann gehe ich mit den Kindern hoch, ziehe denen die Schuhe für draußen an, falls sie noch nicht anhaben. Also wir sind dazu angehalten, quasi den Kindern erst die Hausschuhe anzuziehen, bevor sie in den Schlafensraum gehen. Ja, wird ja Arbeit machen, da mal zu kehren, aber ist okay. Und dann geht man mit den Kindern raus und hin und wieder haben wir auch Angebote. Aktuell bastel ich, wir haben bald eine kleine Fußballmeisterschaft mit unserer Hortgruppe und da basteln wir aktuell Fanschilder und da picke ich mir halt immer peu à peu immer vier Kinder raus, hol sie in die Gruppe. Und dann malen wir halt zusammen ein Fanschild oder eine Fanfahne. Das ist so jetzt gerade der aktuelle Workflow. Ziemlich stringent von den Terminen her. Aber das ist halt, ja auch, es macht den Tag erstmal kalkulierbarer. Mit kalkulierbarer meine ich nicht, dass man irgendwie großartig was planen muss, sondern wenn man sich genau darauf einstellen kann, okay, wir gehen jetzt essen. Das heißt, ich habe noch so und so lang bis zur Pause. Kleiner Spaß am Rande. Aber so ist halt so ein Tagesablauf und es ist halt auch wichtig für die Kinder, dass die halt einen fest strukturierten Tagesablauf haben. Und wir in der Gruppe versuchen, so viel wie möglich draußen zu sein. Andere Gruppen sind halt eher so voll die Stubenhocker. Aber ich finde den Ansatz, häufiger drin zu sein, finde ich ganz gut. Was aber nicht heißen soll, dass ich quasi das sogenannte Stubenhocken dann schlecht finde, weil da haben die Erzieherin von denen, also von der Nachbargruppe, also die Gruppe, die bei uns direkt nebenan ist, habe ich auch schon tolle Eindrücke bekommen, wenn ich halt kurz mal vorbeigehe. Und zwar singen die sehr viel, da ist sehr, sehr viel Musik in der Gruppe. Ich glaube auch die Gruppenleitung, die kann auch mehrere Instrumente spielen. Also ich weiß von Flöte und Gitarre. Und ist eine sehr musikalische Gruppe, aber gleichzeitig auch eine eine angenehme, ruhige Gruppe. Ne? Ich bin halt in der lautesten Gruppe und dann muss ich mal schauen, wo ich im nächsten Kita-Jahr lande. Und vielleicht kann ich dann da auch etwas anderes berichten. Aber aktuell ist das, so banal, wie es für den einen oder anderen klingen mag, so ein typischer Tag für mich im Kindergarten. Und das war's auch schon, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch halbwegs interessiert. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.